sowas. Hat man euch endlich beigebracht, die Tür zu öffnen, wenn's läutet. Bravo. Ein beachtlicher Fortschritt mit einer Glocke und einem Hund wurde Pawlow weltberühmt. Man kann also noch hoffen. Ja? Tag, Herr Professor. Oh, Mr. Douglas. Ist der Wagen hier? Noch nicht, Herr Professor. Die haben sich's überlegt. Die werden uns nicht reisen lassen. Doch, doch. Sie werden mit dem Zug in 2 Stunden abfahren. Herr Professor? Mr. Douglas, da ist ein Punkt, den mir eure Botschaft nie richtig erklärt hat. Wie zahlt man im 20. Jahrhundert Lösegeld? Sozusagen eine einfache Frage der Buchführung. Alle Guthaben, die Frau Bonaparte in Österreich besaß, wurden der nationalsozialistischen Regierung überschrieben. Den Nazis? Darf man erfahren, um welche Summe es sich handelt? Oder ist es ein Staatsgeheimnis? Nein, nein. Eine 250.000 Schilling. Eine 250.000 Schilling? Prinzessin, hast du das gehört? Eine 250.000 Schilling für uns? Nicht schlecht. Ohne die Hilfe der Frau Bonaparte wäre es uns unmöglich gewesen, ihre Ausreise zu arrangieren. Ich werde nicht mehr genug Zeit haben, um es zurückzuzahlen. Das wissen die, ja? Sie werden in England die besten Ärzte haben. Können die Krebs heilen? Sigmund. Professor, in England beginnt wieder das Leben. Ruhe, Menschen ohne Uniform, Konzerte. Sie lieben doch Musik. Und auch Bälle, wie ich sehe. Morgen schon werden Sie das alles wiederfinden. Bälle. Komisch. Martha, erinnert dich das nicht an was? Eine Tanzkarte in einem medizinischen Dossier. Der Fall Elisabeth von R. Wir waren damals zur Soiree bei Kunstler gegangen, weil ich Elisabeth aus der Nähe beobachten wollte. Und damals hast du gesagt, Sigmund gibt die Medizin auf und werde Tanzlehrer. Und wir sterben mit Musik, der schönste Tod. Das habe ich niemals gesagt. Ah, der Fall Elisabeth von R. Viele Dinge hingen damals davon ab. Für Sie und für uns? Für Sie, ja. Nicht für uns. Du hast dich nie beirren lassen? Du hast nie gezweifelt? Ich habe nie daran gezweifelt, dass du sie heilen wirst. Sie kann sehr eigensinnig sein, wenn sie will. Ja. Herr Professor, hier sind Ihre Ausreisepapiere. Ja, geben Sie es meiner Frau. Die Fahrkarten? Ja. Und da ist noch ein Brief, den ich Ihnen im Auftrag meines Botschafters persönlich überreichen soll. Oh, lesen Sie mir vor. An Herrn Professor Sigmund Freud, Wien, Berggasse 19. Hochverehrter Herr Professor, mit großer Erleichterung erfahre ich, dass Ihre Freiheit endlich gesichert ist. Vor einem halben Jahrhundert haben Sie jenes Tor geöffnet, das zu den Geheimnissen der menschlichen Seele führt. Ihnen ist es zu danken, dass heute ein Mensch einem anderen Menschen Verständnis, Nachsicht und Heilung bringen kann. Trotzdem sind Sie es, der heute vor Hass geschützt werden und sich von seinem Vaterland freikaufen muss. Sie erwählten Großbritannien zu Ihrer neuen Heimat. Sollten Sie sich aber eines Tages entschließen, es zu verlassen, wird es mir eine große Ehre sein, Ihnen mein Land anzubieten. Es soll Ihnen stets eine Heimat sein. In tiefster Verehrung, Ihr Ergebener, Franklin D. Roosevelt, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich werde Sie dann um 6 mit dem Wagen abholen. Nach Ihrer Abreise wird sich jemand von der Botschaft um das alles kümmern. 47 Jahre habe ich in diesem Zimmer gearbeitet und jetzt, nach unserer Abreise, wird sich jemand von der Botschaft um das alles kümmern. Juni und die Fenster sind zu. Der Duft von Wien, der Lärm von Wien. Wien verlassen und in einem fremden Land ein neues Leben beginnen. Dazu gehört Mut. Eine letzte Schale Wiener Kaffee, Herr Doktor? Eine letzte Schale Wiener Kaffee. Ja, der Fall Elisabeth von Ritter. Was? Englischer Kaffee? Martha, kannst du dir vorstellen, dass wir von morgen ab nur noch englischen Kaffee trinken können? Na, also dazu gehört wirklich Mut. Kathi? Ja? Kathi, legen Sie noch ein bisschen nach, bitte. Ja, bitte. Also bitte, ich bin sicher, dass der Herr Doktor nichts zu verbergen hat. Ich frage mich nur, wie es sich ein Arzt mit einer großen Praxis erlauben kann, so viel Zeit außerhalb Wiens zu verbringen. Außer natürlich, er hat nicht mehr Patienten. Wien hat bedeutende Ärzte. Die Liste Ihrer Patienten können Sie der Zeitung entnehmen, in der Rubrik für Todesanzeigen. Sie haben genug zum Lesen und jetzt warten Sie draußen, bitte. Nein, nein, bitte den Apparat dürfen Sie nicht angreifen, das hat der Doktor verboten. Hier. Ne Frau, ne Frau, der greift unseren Apparat an. Oh. Ah, grüß Gott, Herr Doktor. Grüß Gott, Kathi. Kathi, stellen Sie Wasser auf für den Kaffee, ja? Haben Sie eine gute Reise gehabt? Du, deine Hände sind ja eiskalt. War der Zug nicht geheizt? Hast du Migräne? Sprechen wir von dir. Was hat der Josef dir gesagt? Mir geht's gut. Mir geht's ausgezeichnet für den dritten Monat. Ja. Du hast einen Patienten. Er wartet drinnen. Er ist letzte Woche jeden Tag da gewesen. Heute wollte er unbedingt auf dich warten. Er ist sehr obstinat. Na, wenn er krank ist, hat er das Recht, obstinat zu sein. Ich werde ihn mal anschauen. Sigmund, du warst 2 Nächte im Zug. Man sieht dir an, dass du keinen Augenblick geschlafen hast. Prinzessin, Liebes, der Mann wartet. Mein Herr? Herr Wohlmut. Herr Friedrich Wohlmut. Sie möchten mich unbedingt sprechen? Herr Doktor, wenn Ihnen mein Benehmen etwas seltsam erscheint, so ist das nur die Folge meiner Erfahrungen. Ich habe zu Ärzten kein Vertrauen mehr. Ah. In Wien, um ganz genau zu sein, in Europa, unterscheiden sich die besten Ärzte nicht sehr von den schlechtesten. Und da kommen Sie seit einer Woche zu mir, um mir was zu sagen. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich von Ihnen gehört habe. Von einem anderen Arzt. Von einem der Besten oder einem der Schlechtesten? Dr. Tausig hat Sie empfohlen. Tausig, einer der Besten. Er hat sehr gut über Sie gesprochen, besonders im Zusammenhang mit dem Kranken, dessen permanente Migräne Sie geheilt haben. Tausig hat das Wort Heilung verwendet? Ach, diesen Fall hat es gegeben? Ja, natürlich, ja. Das wollte ich wissen. Jetzt können wir offen sprechen. Dr. Freud, ich möchte Sie... Ich habe das Wort Heilung verwendet. Die Migränen und Kopfschmerzen dieses Mannes können jederzeit zurückkommen. Aber vielleicht nehmen Sie jetzt einmal zur Abwechslung hier Platz, ja? Ja, danke. Das ist sehr liebenswürdig. Und gestatten Sie auch, dass ich rauche? Dankeschön. So. Sie leiden also unter Migräne. Ich? Nein, ich leide an nichts. Es handelt sich um meine Schwägerin. Sie ist krank. Wer sind denn dann Sie? Ihr Botschafter? Der Fall meiner Schwägerin ist sehr sonderbar. Wirklich. Sie ist eine außergewöhnliche Patientin. Und wenn Sie die Fragen, die ich Ihnen jetzt stellen werde, beantworten, dann weiß ich sofort, ob Sie etwas für Sie tun können. Wie wär's denn, wenn Sie erst einmal ein paar Fragen beantworten würden? Die Migränen und Kopfschmerzen dieses Mannes, wissen Sie, wie ich die behandelt habe? Mit Hypnose, nicht? Und das erschreckt Sie nicht? Also ich kenne Ärzte in Wien, die würden ihre Patienten lieber sterben sehen, als sie einer Behandlung mit Hypnose auszusetzen. Dr. Tausig hat mich informiert. Hat er denn auch gesagt, dass nicht jeder Mensch hypnotisierbar ist? Es gibt Patienten, die reagieren nicht. Ja, ich weiß, aber wenn sie reagiert, dann können Sie sie wenigstens von den Schmerzen befreien. Die anderen Ärzte konnten nicht einmal das. Mhm. Was hat sie denn für Schmerzen? Und seit wann? Wenn ich mich richtig erinnere, so begann dieser Rheumatismus vor circa 3 Jahren. Ja, zu dem Zeitpunkt, als ihr Vater starb. Sie hat ihn bis zu ihrer völligen Erschöpfung gepflegt. Sie konnte einfach nicht mehr. Ach. Sie hat ihren Vater gepflegt und er ist gestorben. 1,5 Jahre. Und ich möchte zu Ihnen ganz offen sein. Ich selbst fühle mich ein wenig schuldig in dieser Angelegenheit. Ich persönlich. Warum? Sehen Sie, in Ihrem erschöpften Zustand hat sie sich auch noch um Charlotte, um meine Frau gekümmert. Ohne dass ich es verhindert habe. Und ich bin sicher, absolut sicher, dass diese aufopfernde Pflege zu dem Schwächezustand geführt hat, in dem dann der Rheumatismus keinen Widerstand mehr vorgefunden hat. Rheumatismus ist die offizielle Version, ich meine die offizielle Diagnose. War es anfangs, ja. Aber es wurde immer schlimmer, was wir auch dagegen unternommen haben. Und Sie wissen doch, wie das ist. Ein Arzt empfiehlt Ihnen einen Kollegen und so geht man von einem zum anderen. Und von einer Enttäuschung zur anderen. Ja, aber Sie, Sie haben den Mann mit der Migräne geheilt. Wo hat sie denn die Schmerzen? In den Beinen. Aber wo ist da ein Unterschied? Ein Schmerz ist doch ein Schmerz, nicht? Mein Herr, zwischen leichter Migräne, die unter Hypnose verschwindet, und 3 Jahren sogenannten Rheumatismus in den Beinen, ist ein himmelweiter Unterschied. Ich bin überzeugt, dass Sie sie heilen könnten, wenn Sie es nur versuchen. Mein Herr, ich teile leider nicht Ihre Begeisterung, aber auch nicht Ihre Unwissenheit. Aber Sie haben doch nicht das Recht, eine Frau zum Leiden zu verurteilen, ohne sie auch nur gesehen zu haben. Hätte ich eine Arznei und würde ich sie ihr vorenthalten, dann wäre ich zu verurteilen. Ja, aber Dr. Tausig sagte, dass Sie... Herr, glauben Sie, ich hätte ein geheimes Zaubermittel, das ich im Ärmel versteckt halte und nach Lust und Belieben hervorhole? Da, schauen Sie, das. Das ist unsere neueste Waffe hier. Komm, ziehen Sie den Handschuh aus. Haben Sie keine Angst, ich tue Ihnen nicht weh. So, hier. Na, tut's weh? Nein, überhaupt nicht. Es ist sogar ganz angenehm und ich bin sicher, dass Elisabeth nichts gegen diese Behandlung haben wird. Ja, die hat nur einen ganz kleinen Nachteil. Sie ist total wirkungslos. Und hilft überhaupt nichts und heilt nichts. Und wozu brauchen Sie diesen Apparat? Ja, das ist eine gute Frage. Ach, das ist unser neuestes wissenschaftliches Spielzeug. Eine Entdeckung, so nennen wir es, wir, die Spezialisten für Nervenkrankheiten. Und wir benutzen ihn bei jeder Gelegenheit und unter jedem Vorwand. Aber niemand hat je gesehen, dass er irgendetwas geheilt hat. Oh Gott, ich übertreibe ein wenig. Er beruhigt den Patienten einen Augenblick und gibt ihm so eine Art Wohlbehagen. Aber er heilt absolut nichts. Ja, mein Herr, es tut mir leid, ich bin ein wenig müde. Wissen Sie, man schläft nicht viel in der Eisenbahn. Aber ja, sicher. Ja, Herr Wohlmuth, Sie konsultieren Ignoranten. Nach dem, was Sie mir da erzählt haben, kann ich für Ihre Patientin nichts tun. Ja, aber wenn Sie sie sehen würden. Nein, ich kann nichts. Sie ist ganz in Ihrer Nähe. Es tut mir furchtbar leid. Ich hole Sie. Geben Sie mir 2 Minuten. Glauben Sie mir, mein Herr, es ist besser abzulehnen, als zu akzeptieren. Leben Sie wohl. Ist Sigi zurückgekommen? Vor einer Viertelstunde. Hast du ihm wohl seinen Kaffee gegeben? Nein, noch nicht. Gib das auf einen Teller. Es sind Kirschtorteletten. Oh, vom Demel, Mama, das ist ja Wahnsinn. Wenn mein Sohn zurückkommt, werde ich mir doch wohl erlauben dürfen, ein bisschen unvernünftig zu sein. Komm, Martha, ich helfe dir. Mama, ich bin froh, dass du wieder zurück bist. Aber dir ist ja kalt. Ja, hast du schon jemals so einen Monat April gesehen? Man könnte meinen, es wird schneien. Du weißt doch, je kälter es ist, desto wohler fühle ich mich. Außerdem, wenn du da bist, ist alles gut. Aber ich störe dich, oder? Nein, nein, ich bin gerade dabei, dem Josef einen Brief zu schreiben, dass ich zurück bin. Boah, ja? Ja, Breuer. Oh, schreib, schreib! Der Breuer ist ein wichtiger Mann, oder? Mama. Schreib deinen Brief. Ja, du, ich hab nur noch für eine Sekunde. Sag, hat Breuer großen Einfluss auf die Gesellschaft der Ärzte? Mama, du weißt ganz genau, dass der Breuer in Wien überall Einfluss hat. Sigi! Dolphy! Oh! Also eigentlich sollte ich viel öfter verreisen. Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, bist du noch hübscher. Oh. Den Kaffee gibt's halt für alle da. Ja, Kathi. Bringen Sie diesen Brief sofort zum Dr. Breuer, bitte. Brandstätte 6. Hübsch, nicht? Hinterm Bauernmarkt. Für dich. Oh, mit Kirschen. Vom Demel. Oh, vielen Dank. Ohne Milch, ohne Zucker, wie immer. Mama. Danke schön, Martha. Danke. Nun, Sigi, wie war deine Reise nach Nancy? Für deine Patientin ein Erfolg? Nein, leider nein. Der Bernheim hat auch nichts für sie tun können. Nicht einmal er. Oh, wie schade. Ja. Aber zumindest wirst du nach dieser Reise keinen Bericht an die Gesellschaft der Ärzte machen, oder? Oh, bitte Vorsicht. Ja, es ist das zweite Mal. Das zweite Mal? Ja, dass du die Gesellschaft der Ärzte erwähnst. Und Sigmund, fangen wir nicht wieder damit an. Oh, nein. Du bist müde. Und aber nach deiner Rückkehr aus Paris hast du doch einen Bericht erstattet, ja oder nein? Ja. Wie konntest du dich zu einer solchen Unbesonnenheit, noch dazu einer so gefährlichen Hinreise? Also mal rückständigen Herren neuartige Ideen zu unterbreiten, ist vielleicht dumm, aber ich glaube nicht, dass es gefährlich ist. Ich habe ganz einfach einen Bericht über die männliche Hysterie aufgrund meiner Arbeit mit Charcot veröffentlicht. Und deshalb haben sie mich ja nach Paris geschickt. Also tun wir doch nicht so, als handle es sich um eine illegale Tätigkeit. Die anderen waren aber nicht deiner Ansicht, oder? Ganz und gar nicht. Siehst du? Ja, aber das sind sie doch nie. Die haben doch die Gesellschaft der Ärzte nur gegründet, um sich darüber einig zu sein. Wo bleibt denn eigentlich ich? Ja, aber du hattest doch schon Ich hab doch kaum gekostet. Aber bei dieser Versammlung waren doch nur etablierte einflussreiche und angesehene Ärzte, oder? Und total rückständige. Ausgezeichnet, mein Sohn. Bitte, Dolphy. Einige deiner Kollegen haben deinen Ausschluss verlangt. Warum sollte man sich also Sorgen machen? Haben sie ihn verlangt, ja oder nein? Also jedenfalls wird es ihnen nicht gelingen. Es wird ihnen gelingen. Und zwar in dem Augenblick zum Beispiel, in dem einer deiner Patienten verrückt wird. Mama, du hattest versprochen, nicht darüber zu reden. Doktor Schönfeld hat Schönfeld. Dir das Ach so, Schönfeld. Du hast mit Schönfeld über mich gesprochen. Ja. Na dann. Frau Professor Schönfeld und ich sind gemeinsam beim Tee gesessen. Er ist dazugekommen und hat das Gespräch darauf gebracht. Was hätte ich machen sollen? Aufstehen und weggehen? Schönfeld sprach davon, dass du dich der Hypnose bedienst. Und das soll doch so gefährlich sein. Der Schönfeld versteht davon überhaupt nichts. Möglich. Aber jedenfalls werden die Resultate dieser Behandlung noch sehr angezweifelt. Du, man hört doch sogar von Unfällen, für die sich die Gesellschaft der Ärzte natürlich interessiert. Mama, man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerschlagen. Du, ein Jud kommt mit genügend Schwierigkeiten zur Welt. Der soll sich ein Omelett erst leisten, wenn er arriviert ist. Du könntest doch ein ebenso angenehmes Leben führen wie jeder gute Arzt in Wien, oder? Aber nur, wenn Martha ein bisschen mehr auf meiner Seite wäre. Mama, bitte, bleib zum Abendessen und dann werden wir in aller Ruhe darüber sprechen. Ja, und die Martha macht uns ein Omelett. Du beharrst auf deinen Hirngespinsten und Martha unterstützt dich auch noch darin. Und während dieser Zeit versäumst du dein Leben und deine Karriere. Bei deiner Geburt hat die Hebamme gesagt, schauen Sie, er hat ein Zeichen. Und auf deinem kleinen, verhutzelten Gesicht war ein Muttermal. Und da habe ich sofort gewusst, dass aus diesem kleinen Kind eine große Persönlichkeit, dass mein Sohn ein Genie wird. Hast du es gehört, Martha? Ich brüllte nach dem ersten Schnuller und artikulierte bereits mein Genie. Ja. Mokier dich nur ruhig über mich. Du bist ein Genie. Und es ist eine Schande, deine Begabung so zu missachten. Und es ist eine Schande, dich mit diesen absurden Ideen abzugeben, oder? Sag mal, nervös, Mama, aber jetzt redst du dann Blödsinn. So? Ja. So nicht genug damit behandelst du mich auch jetzt noch wie einen deiner debilen Patienten. Apropos, du weißt, Hysterie gibt es bei einem Mann nicht. Ah, ich höre Schönfeld. Jawohl, Schönfeld. Er sagt, dass das eine allgemein anerkannte Tatsache ist und die ganze Gesellschaft der Ärzte denkt wie er. Das Wort Hysterie kommt aus dem Griechischen und bedeutet... Gebärmutter? Ja. Infolgedessen ist es ein weibliches Wort, um eine weibliche Krankheit zu beschreiben. Und jeder Arzt weiß das, oder? Ja, und ganz besonders deren Mütter. Dolphy? Jedenfalls behandelt mich Schönfeld nicht wie eine Schwachsinnige. Mama, erinnere dich doch, als ich noch Student war. Noch Kaffee, Max? Da brachte ich immer so Proben mit nach Hause, um sie zu studieren. Nervengewebe ja, zum Beispiel. Ja, du hast sie mir ja immer unter die Nase gehalten. Siehst du, damals suchte ich bereits Spuren einer Verletzung, die im Hirn zu finden sein müssen. Wenn man einen Gelähmten obduziert, dann findet man in seinem Gehirn oder in seinem Nervenzentrum eine Wunde oder Narbe oder Verletzung, die der Krankheit entspricht, also kurz und gut die Ursache. Und du hast sie gefunden unter deinem Mikroskop? Ja, ich habe sie gefunden. Na also, dann gibt es doch kein Problem. Kaum. Nur in gewissen Fällen findet man eben nichts. Keine Wunde, keine Narbe, keine Verletzung, nichts. Nicht einmal du? Nicht einmal ich. Wenn du nichts findest, dann gibt es auch nichts. Ah ja. Ach, Dolphy, lass mal. Nein, es gibt nichts und das ist das Geheimnis. Es ist so, als wenn der Apfel vom Newton hinauffallen würde. Es ist unmöglich, wir wissen es und trotzdem. Ein Patient, Mann oder Frau, scheint gelähmt. Lebt und bewegt sich Zeit seines Lebens wie ein Gelähmter. Und wenn man ihn obduziert, findet man nichts. Keine Wunde, keine Narbe, keine Verletzung, nichts. Eine Wirkung ohne Ursache. Ja, Sigi, wenn es kein physischer Schaden ist, was soll es denn sonst sein? Vielleicht eine Verletzung der Seele. D- der Seele. Ja, sag, du mir, bist du Arzt oder Priester? Was hast du mit der Seele zu tun? Schmerzen zu lindern, Krankheiten zu heilen, das ist dein Beruf. Praktiziere einfach wie alle großen Ärzte in Wien. Sie sind die Besten der Welt, aber oder? Mal, irgendjemand muss doch einmal das Tor aufmachen. Irgendjemand muss diese unsichtbare Wunde finden, die den Menschen lähmt, quält, zu Krüppeln macht. Ja, ja, du bist wie dein Vater. Jeder sagt dir im Verlass Freiberg, geh nach Wien, um Geld zu verdienen, aber er verfolgte seine Idee. Ja. Nur leider war sie schlecht. Sigi, du hast eine Frau und bald ein Kind. Mama, für seine Frau lass bitte mich sprechen. Du sei ganz still, für dich hat er sich lang genug geopfert. Also bitte Mama, lass Martha aus dem Spiel. Ja, ich glaube, ich kann Mögliches von Unmöglichem unterscheiden. Noch vor wenigen Minuten wollte man mir eine neue Patientin bringen mit allen Symptomen, die ich nur allzu gut kenne, und ich habe sie abgelehnt. Aber nicht, um meinen Kollegen den Schönfels zugefallen, sondern ganz einfach, weil ich nichts, aber auch absolut nichts für sie tun kann. Ja, und da gibst du dir wieder selbst die Schuld? Ja, natürlich, mir und allen anderen. Wir sind doch alle Scharlatane. Wir verstehen doch nichts. Aber Sigi, jetzt sei doch... Mama, bitte lass mich jetzt damit hin. Mama, er ist sehr müde. Du musst das verstehen. Ja, du suchst nach unsichtbaren Wunden. Ja, jedenfalls weißt du, wie man sie macht. Ach, Mama. Mama kann sich immer noch nicht mit dem Gedanken abfinden, dass ich schon so lange erwachsen bin.